Hörverstehen Teil 3. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören die Texte 2-mal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig, plus oder falsch, minus sind. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 56 bis 60 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56.